uns gehen. Komm, stell dich da hin. Du musst jetzt Jackass sagen. Dann haben wir das. Ich hau jetzt ab. Nein, du Arsch, du bleibst hier. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Tolstoi. Angerichtet von Hermann Koch. Aus dem Niederländischen von Heike Barüger. Bearbeitung und Regie Angeli Backhausen. Wir sind zu früh. Mein Bruder hatte reserviert. Er übernimmt das immer. Es gibt Restaurants, wo man sich 3 Monate im Voraus anmelden muss, die aber immer einen Tisch freilassen für Leute wie Serge Lohmann. Warten wir eben, ne? Und? Ich wollte nicht dabei sein, wenn Serge Lohmann vom Maître d'Hôtel wie ein alter Bekannter begrüßt wurde, um dann so zu tun, als sei er noch immer ein ganz normaler Kerl. Wir sind doch meistens die Ersten. Also dein Bruder ist nie pünktlich. Normalerweise kosten Claire und ich gerne die Momente aus, in denen wir noch allein sind. Sag mal, Paul, ich weiß nicht, aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass Michel sich irgendwie seltsam verhält. Michel ist unser Sohn. Nächste Woche wird er 16. Anders als sonst, findest du nicht? Ja, gut möglich. Vielleicht ist es was mit einem Mädchen? Nee, ich glaube eher, dass es mit der Schule zusammenhängt. Also meiner Meinung nach unterschätzt er die Prüfungen in der 10. Ach, vielleicht. Ich finde nur, wir müssen aufpassen, dass er uns irgendwann vielleicht gar nichts mehr erzählt. Ich meine, dass wir uns nicht einfach daran gewöhnen dürfen. Claire, meine Frau, sie hatte recht, wie meistens. Claire ist einfach klüger als ich. Es hat einige Zeit gebraucht, bis ich mir das eingestehen konnte. Ja gut, das gebe ich ja zu. Nur an Abenden wie diesen fragt sie mich immer, welches Kleid, was für Ohrringe und ob sie vielleicht doch besser die Haare hochstecken soll. Worüber lächelst du? Nichts. Ich habe an dich gedacht. An uns. Wie hätte dieser Abend ausgesehen, wenn ich vorhin einfach nur auf Claire gewartet hätte, anstatt nach oben zu gehen, in Michels Zimmer? Aperitif. Als Aperitif des Hauses haben wir heute einen Champagner Rosé. Serge und Babette waren immer noch nicht da. Und das hier, das sind Oliven von der Peloponnese. Zart beträufelt mit einem. Er kreiste mit dem kleinen, abgespreizten Finger über seinen griechischen Oliven. Und bekrönt mit Rosmarin aus unserem. Ja, bekrönt. Bekrönt heißt... Ja, ich weiß, was bekrönt heißt. Mir ist durchaus klar, dass diese Oliven kein Krönchen tragen und mich wie Könige anglotzen. So hatte ich es noch nicht betrachtet. Na, da sind sie. Natürlich wurde das Eintreffen des Ehepaars Lohmann von allen bemerkt. Doch die meisten Gäste verhielten sich, als sei nichts geschehen. In einem Restaurant, wo der Aperitif des Hauses mehr als 20 Euro kostet, lässt man sich nicht öffentlich anmerken, dass man jemanden erkennt. Irgendetwas war anders als sonst. Babettes Augen, rot umrandet, offenbar Spuren eines frischen Heulanfalls. Toll. Und alles in Ordnung? Doch, doch. Sein Lächeln, genauso einstudiert wie sein Händedruck. Beides musste ihm innerhalb von 7 Monaten zum Wahlsieg verhelfen. Vorspeise. Die Flusskrebse werden von einer Vinaigrette aus Estragon und Frühlingszwiebeln umspielt. Der kleine Finger des Maître hüpfte über Serges Teller. Und dies, gnädige Frau, den Wein hatte Serge ausgesucht. Mit dieser Ich-habe-Ahnung-von-Weinhaltung. Zu Hause hat er früher immer nur Cola getrunken und dann voluminöse Rülpser produziert. Warmer Ziegenkäse mit Pinienkernen und Walnussflocken. Der kleine Finger über meinem Teller. 3 oder 4 grüne Blättchen und ein Käseklumpen. Seit wann magst du Ziegenkäse? Ich wollte Flusskrebse, aber dieselbe Vorspeise wie mein Bruder, ausgeschlossen. Ich habe gehört, der Ziegenkäse hier kommt von einem Biohof mit Streichelzoo. Ich wünsche guten Appetit. Jetzt habe ich für einen Moment vollkommen den Faden verloren. Wart ihr eigentlich schon in dem neuen Woody Allen? Sein Meisterwerk. Echt, ihr müsst ihn euch wirklich anschauen. Wir haben ihn schon gesehen. Vor 2 Monaten. Ach, ich fand ihn großartig. Sogar Paul fand ihn gut. Ich war es wirklich fantastisch. Und diese Scarlett Johansson, die würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen. Prima Titten. Glaubte der Arsch allen Ernstes, alle Scarlett Johansons dieser Welt würden zu ihm ins Bett hüpfen wollen? In letzter Zeit hatte ich manchmal das Gefühl, dass ihm die Realität abhanden kam. Du hast dir also vor allem die Titten von Scarlett Johansson angesehen, hm? So, komm, Paul, jetzt tu doch nicht so scheinheilig. Ja, oder hast du mit Meisterwerk etwas anderes gemeint? Naja, mit diesem Engländer, dem Tennislehrer, entwickelte sich das alles in die falsche Richtung, weil er... Hey, nicht erzählen. Das macht doch sonst keinen Spaß, wenn man sich den Film noch ansehen will. Oh Mist. Ihr hattet ihn ja schon gesehen. Eigentlich passen Babette und Serge überhaupt nicht zusammen. Manchmal werde ich den Eindruck nicht los, dass Babette vor 18 Jahren einfach ihre Unterschrift unter die Heiratsurkunde gesetzt hat, um ihr Leben an der Seite eines erfolgreichen Politikers zu besiegeln. Oma, Verzeihung, das tut mir wirklich leid. Ja. Das ist kein Grund zur Aufregung. Wie alt bist du? Darfst du schon wählen? Zuerst glaubte ich, ich hätte mich verhört. 19. Wenn du bei den anstehenden Wahlen deine Stimme der richtigen Partei gibst, sollen wir aber noch mal ein Auge zudrücken. Serge ließ wirklich keine Peinlichkeit aus. Dieses unbeholfene junge Ding lief puterrot an und war ihm restlos ausgeliefert. Sie wirkte nicht älter als Rick, Serges 16-jähriger Sohn. Valerie, ihre Tochter, war 13. Und dann gab es noch Bo, genaues Alter unbekannt. Wir helfen einem Kind, das in seinem Land niemals die Möglichkeiten hätte, die es hier hat. Wir bieten ihm ein neues, besseres Leben. Bo, aus Burkina Faso. Es handelt sich um ein Entwicklungshilfeprojekt, das Kinder aus der dritten Welt nicht nur finanziell unterstützt, man kann sie adoptieren, wenn alles gut läuft. Wie eine Katze, die man aus dem Tierheim holt und wenn sie einem das Haus vollpisst, bringt man sie wieder zurück. Es gibt zu viele Menschen, die nur an sich denken. Bo, als lebendiger Beweis dafür, dass Serge nicht von purem Egoismus geleitet wurde. Der afrikanische Adoptivsohn stand dem Politiker und künftigen Ministerpräsidenten ausgesprochen gut zu Gesicht. Fahrt ihr dieses Jahr eigentlich wieder mit den Kindern nach Frankreich? Mhm. Das ist noch nicht ganz sicher. Es ist so schön, euer Haus in der Dordogne. Das Dach vom Küchenanbau ist jetzt auch fertig. Unser Maurer hat uns verraten, wo man diese authentischen Dachziegeln, also diese mit dem echten Dordogne... Wir lassen die anfertigen. Ja, entschuldigt, Herr, ich komme gleich wieder. Mir stand dieses Gequatsche über Kino und Urlaub bis oben und ich hatte es satt zuzusehen, wie mein Bruder sich in Szene setzte. Gerade eben noch diese Debatte mit Claire über Rassismus, eher... Ganz der Landespolitiker. Kennt ihr eigentlich Stanley Kramers Rate mal, wer zum Essen kommt? Nein. Ein wirklich übler Film. Ach. Ja, da ist der Schwarze ein guter Schwarzer, weil er einen ordentlichen Anzug trägt. Und? Wie schwer es ihm fiel, Frauen zuzuhören, die er nicht gleich in übersichtliche Kategorien wie Titten, Knack, Arsch oder würde ich nicht von der Bettkante stoßen einteilen konnte. Genau das ist der rassistische Pferdefuß. Er ist ein angepasster Schwarzer, der den Dreiteiler angezogen hat, damit er möglichst stark den Weißen ähnelt. Und was bitte, Claire, ist gegen angepasste Schwarze einzuwenden? Ist es dir lieber, dass sie ganz sie selbst bleiben, sich in ihren Ghettos für ein bisschen Crack abmurksen, ohne Chance auf sozialen Aufstieg und Fortschritt? Ich rede hier nicht von Fortschritt, Serge. Ich spreche von dem Bild, das wir von anderen Kulturen haben, wovor wir Angst haben. Ich wusste, was Claire meinte. Wenn eine Gruppe mit schwarzen Typen auf einen zukommt, wechselt man doch eher die Straße, wenn sie Baseballmützen und Air Nikes tragen, als wenn sie ordentlich gekleidet sind. Wenn wir damit erst einmal aufhören, wären wir an einem Punkt angekommen, von dem aus wir weiterarbeiten können, um uns gegenseitig Verständnis entgegenzubringen. Oh, Serge. Ich bin nicht jemand, den du in einer Debatte mit leeren Floskeln überzeugen musst. Ich bin deine Schwägerin, ne? Wir sind hier einfach unter uns. Als Familie. Als Freunde. Als ich zurückkam, war der Hauptgang noch immer nicht da. Aber ich hatte offensichtlich Wesentliches verpasst. Du kommst genau im richtigen Moment, Paul. Vielleicht wärst du besser noch länger auf der Toilette geblieben. Du bist wirklich ein totaler Schwachkopf. Babette. Lass mich mal, Serge. Sie hat in der letzten Zeit etwas Probleme mit den, mit den Wechseljahren. Das sind die Hormone. Mal ist hier furchtbar warm und alle Fenster werden aufgerissen und mal bricht sie plötzlich in Tränen aus. Vielleicht ist es ja besser, wenn sie sich darüber mal mit einer Frau austauscht. Du weißt schon, Frauen unter sich. Im Moment mache ich sowieso nur alles falsch. Wir müssen uns eigentlich über etwas anderes unterhalten, Paul. Über unsere Kinder. Hauptgang. Sollen wir vielleicht mit dem Servieren noch ein wenig warten, bis die Damen wieder... Stellen Sie bitte ab. Serge hatte Hunger. Bitte sehr. Da haben wir hier das Perlenfilet, ummantelt von Hochzartenscheiben von deutschem Speck. Ja. Er wollte sofort anfangen. Und hier Lasagne-Streifen mit Auberginen und Ricotta. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich wünsche guten Appetit. Ach, das hier, sind das hier, Johannisbeeren? Sein kleiner Finger tanzte über einer Beere. Dieses hier, nein, das sind Trauben. Das sind Trauben Ja, danke. Bitte sehr. Was sollte denn das jetzt mit den Beeren? Seit wann interessierst du dich für Beeren? Ja. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich gehe mal kurz nachschauen, wo sie so lange bleiben. Auf der Damentoilette war niemand. Claire? Babette? Ich ging nach draußen in den kleinen Park, der um das Restaurant herumführte. Von hier aus konnte ich meinen Bruder erkennen, der Mutterseelen allein an unserem Tisch saß. Mit drei Bissen hatte dieser ungehobelte Grobian sein Essen verschlungen. Es hatte mich immer wieder verwundert, wie mein Bruder sich von einer Minute auf die nächste in den strahlenden Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten verwandelte, in den charismatischen Politiker, der lächelnd und locker die Hände in den Hosentaschen Interviews gibt. Keine Spur von Claire und Babette. Verdammt. Es war nicht mein Handy. Scheiße. Es war Michelles Handy. Wie es dahin geraten war, konnte ich ad hoc nicht rekonstruieren. Aber ich war mit der simplen Tatsache konfrontiert, dass jemand Michelle anrief. Im Display erkannte ich das Gesicht meiner Frau. Claire? Claire? Papa? Michelle, wo bist du? Zu Hause, aber wieso hast du mein Handy? Ja, keine Ahnung, also ich weiß wirklich nicht. Ich hab's überall gesucht, also habe ich mich selbst angerufen, um zu hören, ob es irgendwo klingelt. Ja, tut mir leid, mein Lieber, ich hab's wohl verwechselt. Dein Vater wird alt. Wir bleiben nicht mehr lange, dann hast du's bald wieder. Ich seid doch in dem Restaurant am Park, das ist nicht weit, da kann ich einfach vorbeikommen. Du bekommst es ja gleich, wir kommen nicht spät zurück. Ich brauche ein paar Nummern, ich muss jemanden anrufen. Ja, ich kann sie ja schnell für dich raussuchen, wenn du mir sagst... Nein, Papa. Ein Vater, der im Handy seines pubertierenden Sohnes nachschaute, der rückte zu nah. Nein, nicht nötig. Ich komm schnell vorbei und hol's mir. Doch ich hatte schon nachgeschaut, vorhin, bevor wir losgegangen waren. Ich hatte Sachen gesehen, die nicht für meine Augen bestimmt waren. Michelle? Michelle! Ach, Scheiße. Claire? Paul? Ich hab euch gesucht. Ach. Paul. Lieber Paul. Babettes Augen waren noch röter als vorhin. Das Hauptgericht ist da. Mhm. Geht doch schon mal vor, ich komme gleich nach. Noch einmal schob ich den Slider hoch. Zwei Anrufe in Abwesenheit. Faso. Sie nannten Bo Faso, wegen Burkina Faso. Aber weshalb hatte Bo angerufen? Die Mailbox konnte ich nicht abhören. Michelle wüsste dann sofort, dass ich in seinem Handy herumgeschnüffelt hatte. Meine Bilder, Videos, Downloads, Favoriten... Ich konnte nicht zurück in den Speisesaal. Ich wollte Michelle alleine sein Handy übergeben. Ungestört, ohne Fragen von Mutter, Onkel, Tante. Aber was sollte ich ihm sagen? Jetzt komm schon. Was würde ich mit der Wahrheit anfangen? Verdammt. Sie haben eine neue Nachricht. Ich sah sein Bild im Display. Rufst du noch zurück, oder was? Bo hatte sich einen afroamerikanischen Look zugelegt mit New York Yankees Mütze. Irgendwann hatte er offenbar beschlossen, dass er weder Afrikaner noch Niederländer war. Er suchte seine Identität in den schwarzen Vororten von New York und L.A. Irgendetwas störte mich ungeheuer an dieser Identitätsnummer. Es war diese Scheinheiligkeit, dieses Schlawinertum, die perfide Art, sein Anderssein gegenüber seinen Adoptiveltern und Geschwistern auszuspielen. Verdammt, Michelle. Er hatte mich nicht gesehen. Ich musste die alten Nachrichten noch hören. Ich drehte mich ab ein paar Schritte in einen Seitenweg. Erste gespeicherte Nachricht. Heute Abend ist okay. Wir machen das heute Abend. Ruf mich an. Zweite gespeicherte Nachricht. Michelle, mein Lieber, ich bin in einer Stunde zu Hause. Papa und ich gehen um 7 Uhr zum Restaurant. Und ich sorge schon dafür, dass wir bis nach Mitternacht wegbleiben. Also, ihr müsst es heute Abend tun. Papa hat keine Ahnung und das soll auch so bleiben. Also, tschüss, mein Lieber. Bis später. Kuss. Michel. Hallo, Papa. Tag, mein Junge. Ich dachte, ich gehe dir schon mal ein Stück entgegen. Du hast gerade telefoniert. Mit wem? Ach ja, ich wollte dich anrufen. Zu Hause. Hab mich gewundert, dass du so lange brauchst. Wo ist Mama? Claire hatte zu unserem Sohn gesagt, dass ich keine Ahnung habe. Mama ist drin. Und dass sie möchte, dass das auch so bleibt. Mit Serge und Babette. Wir sind gerade beim Hauptgang. Mein Handy. Du hast reingeguckt. Ja, Michel. Was hast du gesehen? Na, das Video. Scheiße. Mensch, wir waren auf dem Heimweg. Nachts um 2:30 und wollten noch ein Bier trinken. Aber wir hatten nicht genug Geld dabei. Da sahen sie den Geldautomaten. Einen, wo sich der eigentliche Automat in einem Mini-Häuschen befindet, das vorne von Glastüren verschlossen wird. Aber da drin lag jemand. Da pennt einer in einem Schlafsack. Boah, krass. Mann, ich wäre fast auf den Kopf getreten. Komm schon, wir suchen uns einen anderen Geldautomaten. Ach Quatsch! Vergiss es, Mann. Es wäre ja noch schöner, dass man nicht mal mehr Geld ziehen kann, weil da einer stinkend rumliegt und seinen Rausch ausschlägt. Komm schon, wir gehen. Mensch, wir können auch nicht jetzt jede Straße nach dem Geldautomaten absuchen. Ich gehe da jetzt rein. Hey! Hey, aufwachen! Ich gehe. Aufstehen, los! Ich habe hier echt keine Lust drauf. Hey, komm schon, Mann, sei doch keine Pussy. Es geht ganz schnell, dann trink mir noch ein Bier. Na Mann, verdammt, ich will kein Bier, ich bin müde. Hey, warte! Lass ihn doch. Was für ein Weicher. Hey, hey, aufwachen! Boah, ist das ein Gestank. Hey, du, steh auf, das ist ein Geldautomat. Hallo! Hallo! Hallo! Na, endlich. Ey, Alter, das ist eine Frau. Das ist ja ekelhaft. Verpisst euch, ihr Scheißkerle. Komm, wir gehen. Verdammt nochmal. Verpisst euch, hab ich gesagt. Lass mich im Maul halten, sag ich. Ah, ihr Scheißkerle. Ah. Ich blute. Ihr Scheißkerl, ihr Saubande, ihr Scheiße, das wollte ich nicht. Ich bin ausgerutscht. Scheiße, was für eine Schlampe. Na klar, wolltest du das nicht. Meine Fresse, so neben dem Häuschen stand Sperrmüll. Ein Bürostuhl, eine Schreibtischlampe, Monitor, Kartons und offensichtlich noch mehr altes Zeugs. Du verdammtes Dreckschwein! Sie schleudern den Bürostuhl auf den Schlafsack. Du dreckige Schlampe, bin noch woanders! Die Schreibtischlampe ins Gesicht. Und versuch's doch mal mit Arbeiten! Ihr Kopf kippt zurück. Ein Kanister. Ein Militärkanister. Was soll das denn jetzt werden? Mann, nichts. Der Kanister ist leer. Was hast du denn gedacht? Okay. Na dann. Es stinkt hier! Jetzt werden wir dir die Bude mal ausräuchern und dann nix wie weg! Können Sie jetzt weiter schlafen? Es gab eine Überwachungskamera in dem Häuschen. Wochen später sah man die Aufnahmen in Aktenzeichen XY. Weiß es Mama? Nein. Als die Bilder zum ersten Mal im Fernsehen gezeigt wurden, hatten Claire und ich nebeneinander auf dem Sofa gesessen. Die Jungs waren nicht zu erkennen, aber man sah, wie sie den Kanister warfen und einen Heidenspaß hatten. Man sah, wie sie weggingen. Und man sah, wie sie zurückkamen. Ein Feuerzeug? Ein Lichtblitz, kein Brand, kein Rauch. Die Benzindämpfe aus dem Kanister waren vor dem Gesicht der obdachlosen Frau explodiert. Sie war auf der Stelle tot. Ein kalter und totenstiller Moment, als mir bewusst wurde, das ist mein Sohn. Mein Sohn ist mit dabei. Wenn Sie Informationen haben, die zu... Hatte Claire dasselbe gesehen wie ich? Dann rufen Sie bitte die eingeblendete Telefonnummer. Was würde eigentlich passieren, wenn ich nichts sagte? Wenn ich einfach so weiterleben würde. und hatte Babette fern gesehen. Und Serge, unser neuer angehender Ministerpräsident. Und jetzt? Michel, Wir konnten das doch nicht wissen. Wie hätten wir es denn wissen können, dass in dem Kanister noch was drin war? Der war leer, ich schwör's, der war leer. Stellten Sie sich einfach nur dumm oder hatten Sie wirklich keine Ahnung, dass ein leerer Benzinkanister explodieren kann? Gasbildung, Benzindämpfe. Wir wollten nur Geld ziehen, wir wollten niemanden anzünden, das war ein Streich. Wie unschuldig war er eigentlich? In dem Film von der Überwachungskamera seid ihr fast nicht zu erkennen, also vorläufig. Bei uns braucht niemand im Geldautomatenhäuschen dumm im Weg zu liegen. Es gibt ein soziales Netz. Wir sind hier schließlich nicht in der Bronx. Weißt du, was das Beste ist? Wir belassen es erst einmal dabei. Solange nichts passiert, passiert eben nichts. Ich dachte an unser Glück. Meinst du? Ich hatte gehofft, dass es vorübergeht. Dass mit der Zeit der explodierende Kanister in den Schatten gestellt würde von größeren Unfällen, Kriegen oder irgendwelchen Anschlägen. Wir würden als glückliche Familie weiterleben und ganz normale Sachen machen wie bisher. Niemand würde einen Zusammenhang zwischen den Bildern der Überwachungskamera und uns vermuten. Michel. Papa, ich habe keine Zeit. Ich muss weg. Michel, warum hast du mir nichts von den Videos erzählt? Den Filmen auf dem Handy? Ist doch egal. Jetzt warte doch mal. Was denn? Michel, du musst das löschen. Du hättest das schon längst löschen müssen. Ach, Papa. Michel sagte, wo es lang ging. Er war der Anführer und Rick nur der brave Mitläufer. In meinem tiefsten Innern war ich stolz auf diese Rangordnung. Wir müssen uns unterhalten. Worüber? Ich glaube nicht, dass ich dir das noch erzählen muss. Weiß Babette es? Ja. Deshalb möchte ich auch ein Gespräch zu viert. Es geht uns alle vier an. Sie sind unsere Kinder. Ich werde einen Tisch in unserem Restaurant reservieren. Kurz nach diesem Anruf hatte ich mir die Sendung Aktenzeichen XY noch einmal im Internet angesehen. Ich wollte vorbereitet sein. Das letzte Bild. Ich hatte es erst nicht bemerkt. Plötzlich unten rechts etwas Weißes. Ich klickte auf Bild vergrößern. Ein weißer Sportschuh. Es gab nur eine einzige Erklärung. Sie waren zurückgekehrt. Holy shit. Lass uns gehen. Komm, stell dich da hin, du musst jetzt Jackass sagen, dann haben wir das. Ich hau jetzt ab. Nein, du Arsch, du bleibst hier. Sie waren zurückgekehrt, um auf Handy aufzuzeichnen, was sie angerichtet hatten. Weißt du, was das Allerbeste wäre? Du solltest dein Handy wegwerfen, gleich hier, ins Wasser. Ach, Papa. Michel, es geht um deine Zukunft. Weshalb, verdammt nochmal, habt ihr die Bilder ins Netz gestellt? Ist das cool oder was? Was um Himmels Willen treibt ihr da eigentlich? Wir haben das nicht gemacht. Okay, warte mal. Also ihr zündet eine Obdachlose an und danach filmt ihr das mit deinem Handy. Oh. Michel, ich bin noch nicht fertig. Wir müssen überlegen, was wir jetzt tun. Da gibt es noch mehr Filme von euch. Ja, muss ich die erst auf YouTube suchen oder sagst du mir jetzt einfach gleich, wo die sind? Papa, jetzt halt doch endlich mal deine Klappe! Okay, ich halte meine Klappe. Mein Gott, wann benimmst du dich endlich mal normal? Ich wusste, worauf Michel abzielte. Ich musste daran denken, wie er mit 8 einen Ball in die Fensterscheibe eines Fahrradladens geschossen hatte. Ich wollte den Schaden übernehmen. Diese Rotzlöffel schießen ihren Ball doch absichtlich gegen meine Fensterscheibe. Das war doch klar, dass das passieren musste. Halt doch dein Maul. Ich habe keine Lust mehr, dein ätzendes Palaver anzuhören. Ich werde deine Scheißscheibe ersetzen, du Arsch. Ich bückte mich und griff mir eine Fahrradpumpe aus dem Regal. Ja, Moment mal. Bis jetzt ist es nur eine Fensterscheibe. Ja, jetzt aber mal ganz mit der Ruhe. Ich zahlte den Schaden, aber wirklich. Ich hätte mich besser gefühlt, wenn ich die Fahrradpumpe eingesetzt hätte. Das haben wir fein hingekriegt, nicht? Papa Michel weinte auf dem Heimweg. Er fragte mich, ob ich den Herrn wirklich schlagen wollte. Der Mann ist kein Herr. Der ist einfach nur ein Stück Dreck, der Kinder nicht ausstehen kann. Du hast nichts falsch gemacht. Es war ein Unfall. Papa? Mein Junge. Ich muss los. Michel, da wäre noch etwas. Papa, bitte. Du bist angerufen worden. Wann? Bitte verzeih mir, ich hätte das nicht tun dürfen. Ich wollte nur... Wann? Vor einer Weile. Es wurde eine Nachricht hinterlassen. Ich habe... Von wem? Von Faso. So nennt ihr Bo doch. Faso. Was wollte er? Nichts. Er hat dich um Rückruf gebeten. Als wir eben davon sprachen, dass ihr das Video bei YouTube reingestellt habt. Ja. Da hast du gesagt, ihr hättet das nicht getan. Ja. Wer hat es denn getan? Faso. Bo. Es war Bo. Ja? Wo bist du? Ich bin draußen. Was machst du denn? Wir sind mit dem Hauptgericht fast fertig. Ich stehe hier mit Michelle. Ich komme. Nein, nein, warte, er muss gleich weg. Kommt Mama? Ja. Woher weiß Faso von den Videos? Er war doch da schon weg. Einfach so. Wie einfach so? Wie einfach so? Ich habe Rick meine Videos gemeldet und da hat Faso sie gesehen. Hat sie sich von Ricks Computer runtergeladen und dann bei YouTube reingestellt. Und er will den Rest auch noch reinstellen, wenn wir ihn nicht bezahlen. Es gibt noch mehr. Wie viel will er? 3.000. Er will sich einen Motorroller kaufen. Mama. Sie wusste nichts, oder? Weshalb bist du hier, Mandy Bling? Ich dachte, du hast noch eine Verabredung. Papa hat... Ja, er kam, um sich ein bisschen Geld zu holen. Ach. Ihr Blick. Fragend. Nein. Von den Videos wusste sie nichts. Hier. 50 Euro. Ich wollte es ihm schon vorhin geben, also vor dem Essen. Ich meine, wir... Danke, Papa. Musstest du nicht weg? Fahr ruhig schon. Wir müssen sowieso wieder rein. Die fragen sich schon, wo wir bleiben. Mhm. Ja, gut. Okay. Bis später, mein Junge. Bis später. Bis dann. Seit wann weißt du es? Ich. Seit Aktenzeichen XY. Und du? Ach, Liebling. Und du? Seit wann... Wann hast du es gewusst? Noch am selben Abend. Michelle hat mich angerufen. Da war es gerade passiert. Er fragte mich, was sie tun sollen. Ich wollte nicht... Ich habe an dich gedacht. Ich dachte, das sei vielleicht zu viel. Ich hatte Angst, dass du... Ich konnte nichts sagen. Es sei vielleicht zu viel. Ja, vielleicht. Ich habe Geschichte unterrichtet. Inzwischen nicht mehr. Ich musste aus dem Schuldienst ausscheiden vor ungefähr 10 Jahren, weil ich ausfallend zu einer Schülerin gewesen war. Von da ab machte ich mir im Haushalt. Ich dachte an unsere glückliche Familie, die zufrieden mit dem sein musste, was sie hatte. Und dann wurde Claire krank. Sehr krank und kam ins Krankenhaus. Michelle und ich wurden für einige Zeit zu einem alleinerziehenden Haushalt. Ich schaffte das sehr gut. Michelle kam pünktlich in den Kindergarten und bekam täglich eine warme Mahlzeit. Ja, und ich genoss unser Zusammensein. Ja, doch. Gott doch mal, ich komme ja schon. Ich hatte Macaroni gekocht, Michelles Lieblingsessen. Hallo. Hey, ich koche gerade. Ja, ich seh's. Macaroni. Wo ist Michelle? Wir wollten jetzt essen. Er ist in seinem Zimmer. Paul. Es ist gleich fertig, wir essen immer zusammen bei der Sportschau, also... Serge, kommst du bitte? Gut, die Küche war jetzt nicht so... Ich wollte später nach dem Essen noch aufräumen. Sie waren einfach zum falschen Zeitpunkt gekommen. Tja, Paul, wir... Wie er da stand. Wir wissen, wie schwer du es hast. Hände in den Hosentaschen, diese unverfrorene Art. Mit Michelle hier und Claire im Krankenhaus. Wir hoffen natürlich das Beste. Ja. Im Moment ist aber noch nicht absehbar, wie lange das dauern wird. Deshalb haben wir gedacht, dass es für dich, aber auch für Michelle, eine gute Idee wäre, wenn er für eine Weile zu uns käme. Ein glühend heißes Gefühl der Wut. Was? Ganz ruhig, Paul, ganz ruhig. Wir sind nur hier, um dir zu helfen. Panik. Du hast schon mit Claire genug um die Ohren. Du findest besser zu dir selbst, wenn wir Michelle zu uns nehmen. Panik. Eine eiskalte Woge der Panik. Das Kind muss raus aus dem Ganzen. Es ist das Beste, wenn Michelle heute Abend zu uns kommt. Das ist doch Quatsch, das ist doch totaler Quatsch. Paul, du wirst doch wirklich einsehen, dass hier nicht gerade die besten Umstände für ein 4-jähriges Kind herrschen. Claire meint auch. Wie bitte? Was? Die Idee, Michelle hier rauszuholen, kam von meiner eigenen Frau. Scheiße, verdammt nochmal! Mir die Tränen in die Augen. Schaut euch das an! So eine Scheiße, so eine verdammte! Nur noch mal! Jetzt guckt euch das doch mal! Oh. Scheiße! Toll, jetzt eine verdammte Scheiße! Beruhig dich! Der Bodenrand des Topfes traf Serge mitten ins Gesicht. Er fiel nach hinten, als ich ihm den Topf ein weiteres Mal ins Gesicht schlug. Plötzlich stand Michelle weinend in der Tür. Dessert. Die Brombeeren kommen aus eigenem Garten. Der kleine Finger des Maitre schwebte über Babettes Nachtisch. Und hier feine Mandelsplitter mit geriebenen Walnüssen. Ich will das nicht. Pardon? Ich will das nicht. Nehmen Sie es bitte wieder mit. Aber Sie haben es doch bestellt. Ich weiß, was ich bestellt habe, aber ich möchte, dass Sie es wieder mitnehmen. Aber köstlichere Brombeeren finden Sie sonst... Herrgott, noch mal, verzieh dich. Das macht doch nichts. Ich esse die Brombeeren gerne mit. Halt du dich doch da raus. Es kann ja wohl nicht so schwierig sein, ein anderes Dessert zu bestellen, oder? Muss ich den Geschäftsführer dazu bitten? Nein, das ist nicht nötig. Ich bin sicher, die Küche kann Ihnen auch ein anderes Dessert anbieten. Liebling. Wieso grinst du denn so dümmlich? Liebling. Ich bin gleich wieder da. Was für ein Schwachkopf. Bitte, bitte. Also ich finde, das kannst du nicht machen. Wir kommen öfter hierher. Das ist unser Stammlokal. Davor hast du Angst, dass du beim nächsten Mal keinen Tisch mehr bekommst? Ich habe vor nichts Angst. Mir ist es nur zuwider, wenn du jemanden derart barsch anfährst. Der Mann macht nur seinen Job. Wer hat denn mit dem barschen Ton angefangen? Na? Bitte, wir wollen es dabei belassen. Babette, bitte. Du bist einfach ein Feigling. Du solltest dich für mich einsetzen, anstatt an dein Image zu denken, wenn deine Frau das Dessert eklig findet. Ich sah Claire an. Eigentlich würden wir alles tun, damit es richtig knallte. Ich will hier nie wieder essen. Ich will nach Hause. Babette, Liebes. Claires Timing war perfekt. Ich habe hier keine Lust mehr drauf. Ich muss an die Luft. Ich hoffe, dass wir uns dann gleich in Ruhe über die Dinge unterhalten können, über die wir uns unterhalten müssen. Serge, bitte, bitte setz dich wieder hin. Paul, wir haben ein Problem. Mit deinem Bruder. Ist soweit alles nach Wunsch? Als Dessert könnten wir Ihnen noch... Du verzieh dich, sonst verliere ich hier gleich noch richtig die Beherrschung. Entschuldigen Sie. Bitte, kein Problem. Also, inzwischen wissen wir alle, was passiert ist. Die Tatsachen sind uns allen Vieren bekannt. Oder, Paul? Ja, bitte. Ich nehme an, auch du... Ja, ja. Kommt darauf an, was du unter Tatsachen verstehst. Darauf komme ich gleich zurück. Zunächst mal geht es darum, wie wir mit dieser Angelegenheit umgehen. Wie wir damit an die Öffentlichkeit gehen. Wie bitte? Also Moment mal. Lass mich nur kurz meine Position darlegen, dann du. Gleich, Babette. Also, Babette und ich haben heute Nachmittag mit Rick gesprochen. Wir haben den Eindruck, dass Rick sehr darunter leidet. Dass er es schrecklich findet, was sie getan haben. Er kann nicht schlafen. Er sieht sehr schlecht aus. Sein Ton. Als wolle er sich im Voraus mit seinem Sohn von unserem distanzieren. Ich habe versucht, das Ganze losgelöst von meiner politischen Zukunft zu betrachten. War das hier die Generalprobe für eine Pressekonferenz des Ministerpräsidentschaftskandidaten, auf der er bekannt gab, dass der Junge auf den Videos sein Sohn war, er aber weiterhin auf das Vertrauen seiner Wähler hofft? Mir geht es in erster Instanz um Ricks Zukunft. Es kann sein, dass die Sache nie aufgedeckt wird. Aber kann man damit leben? Kann Rick... Können wir damit leben? Könnt ihr damit leben? Ich nicht. Ich sehe mich mit der Königin und den Ministern auf der Freitreppe stehen und dann fragt mich irgendein Journalist, Herr Lohmann, was stimmt an den Gerüchten, dass Ihr Sohn an dem Mord an einer Obdachlosen beteiligt gewesen sein soll? Jetzt ist es schon Mord. Das geht doch nur wirklich zu weit. Wie würdest du es denn nennen, Claire? Ein Unglück. Ein unglückliches Zusammentreffen verschiedener Umstände. Keiner, der noch alle Sinne beisammen hat, wird ernsthaft behaupten wollen, dass die beiden an diesem Abend losgezogen sind, um eine Obdachlose zu ermorden. Aber genauso sieht man es auf der Überwachungskamera. Man nennt es von mir aus Totschlag. Du kannst nicht verleugnen, dass die Frau sich vollkommen passiv verhält. Sie bekommt eine Lampe, einen Stuhl, einen Kanister an den Kopf. Und sie tut ihnen nichts. Und was hatte sie in dem Geldautomatenhäuschen zu suchen? Ach, das spielt doch keine Rolle. Obdachlose schlafen überall, wo es ein bisschen warm und trocken ist. Aber sie lag im Weg. Wir sollten versuchen, uns jetzt auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das ist das Wesentliche, Schätzchen. Seid mir nicht böse, aber das war doch kein armes Vögelchen, was aus dem Nest gefallen ist. Das war eine erwachsene Frau, die sich in ein Geldautomatenhäuschen legt. Ja, ich versuche mich in Rick und in Michelle reinzuversetzen. Sie wollen Geld ziehen und dann liegt da diese stinkende Person. Ja. Da kann man doch spontan mit verpiss dich reagieren, oder nicht? Sie hätten woanders hingehen können. Ja, natürlich woanders. Man kann immer und überall woanders allem aus dem Weg gehen. Ja? Ich meine, was machst du denn, wenn jemand vor deiner Haustür liegt oder dran pinkelt? Ziehst du dann weg, oder was? Ja, jetzt hör mal auf, ja? Okay, ich verstehe dich. Ich verstehe, was du meinst. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Natürlich müssen wir nicht vor Problemen weglaufen. Aber eine Obdachlose ihres Lebens zu berauben, ist keine Lösung. Meine Güte, Serge, ich rede hier nicht über die Lösung des Obdachlosenproblems. Ich will ja auch nichts abstreiten oder so tun, als sei das alles nicht so schlimm. Aber wir sollten das vielleicht als Vorfall, ja, als Vorfall sehen. Mit vielleicht großen Folgen für die Zukunft unserer Kinder. Genau, die Zukunft. Die Zukunft, genau darüber wollte ich sprechen. Versteh mich recht, Claire. Ich bin genauso mit der Zukunft unserer Jungen beschäftigt wie du. Nur, ich glaube nicht, dass sie damit leben können. Auf Dauer werden sie dran zerbrechen. Rick, ich zerbreche dran. Mein Entschluss, meine Entscheidung. Ich habe diese Entscheidung allein getroffen. Papette ist nicht meiner Meinung. Sie weiß auch erst seit heute Nachmittag davon. Im Interesse meines Kindes und auch im Interesse des Landes trete ich als Spitzenkandidat zurück. Das Ende seiner politischen Karriere. Eine wunderbare Idee. Dem Land bliebe eine Regierungszeit mit Serge Lohmann erspart. Liebe Claire, lieber Paul, ihr müsst ihn zur Vernunft bringen. Sagt ihm, dass er vollkommen durchgedreht ist. Das ist doch unmöglich. Nicht wahr? Was meinst du denn, Paul? Du findest den Plan doch auch hirnrissig, oder? Nicht mit der Königin auf der Freitreppe. Auch kein Foto mit Putin im Bötchen auf der Wolga. Vielleicht sollte er doch noch einmal gut darüber nachdenken. Ja, wirklich. Würde er doch mal nachdenken. Es steht Serge nicht frei, so eine Entscheidung alleine zu treffen. Das betrifft uns alle. Uns alle vier. Ja, deswegen wollte ich ja auch, dass wir gemeinsam besprechen, wie wir es anpacken sollen. Wie wir was anpacken? Wie wir es bekannt geben und damit unseren Kindern eine Chance geben. Eine Chance? Du gibst bekannt, dass du dich aus der Politik zurückziehst, weil du nicht damit leben kannst. Kannst du denn damit leben? Es geht um Michelle. Michelle muss damit leben können. Bist du dir eigentlich im Klaren darüber, dass du mit deinem eigenmächtigen Entschluss die Zukunft meines Sohnes zerstörst? Mein Sohn, ach, hör doch auf, hatte sie gesagt. Die Zukunft ist doch schon zerstört. Egal, was passiert. Also gut, Serge. Lass den edlen Politiker raushängen und versuch dann mal, Rick zu erklären, was du mit seinem Leben machst. Aber lass Michelle da raus. Was soll das heißen, Claire? Wie soll ich ihn da rauslassen? Sie waren gemeinsam da. Kannst du mir das mal erklären oder willst du das abstreiten? Es ist doch überhaupt nichts. Bis jetzt. Es wurde niemand verhaftet. Es gibt noch nicht einmal einen Verdacht. Aber Serge Lohmann will sich opfern. Ha! Und die Zukunft von zwei 16-jährigen Jungen. Und verkauft das dann als hehre Tat. Serge Lohmann, der engagierte, ehrliche Politiker. Du willst doch nur einen Skandal vermeiden. Du bist ein Egozentriker. Ja, bitte. Tu, was du für richtig hältst, aber lass meinen Sohn da raus. Was bitte ist daran egozentrisch, wenn man die eigene Zukunft aufgibt für die seines Sohnes? Ja, was denn für eine Zukunft? Erst auf die Anklagebank und dann ins Gefängnis. Wie willst du ihm denn erklären, dass er durch dein Zutun im Gefängnis gelandet ist? Ja. Es werden vielleicht nur ein paar Jahre. Es ist Totschlag. Vielleicht können sie nach ein paar Jahren vorsichtig versuchen, ins Leben zurückzufinden. Ich meine, was willst du denn tun, Claire? Nichts. Nichts? Ja, sowas geht vorüber. In 2-3 Monaten spricht kein Mensch mehr davon. Die Leute vergessen schnell. Rick nicht. Er geht daran zugrunde. Wir können Ihnen helfen, Serge. Wir sollten jetzt nichts überstürzen. In ein paar Wochen können wir uns bestimmt gelassener darüber unterhalten. Mit Rick und Michelle. Und Bo. Das wird nicht möglich sein. Morgen Mittag um 12 findet eine Pressekonferenz statt, auf der ich meinen Rücktritt bekannt gebe. Es wird live übertragen. Wünschen die Herrschaften vielleicht noch einen Kaffee? Also ich glaube, ich schlage vor, wir trinken den Kaffee in der Kneipe gegenüber. Bringen Sie uns die Rechnung her. Ich hätte hier gerne noch einen Kaffee. Ich auch, einen Kaffee und einen Grappa. Ja, für mich auch noch einen Grappa. Ja, welchen hätten Sie gerne? Wir haben 7 Sorten. Den alten, den holzgereiften? Den normalen, durchsichtigen. Bitte. Ja. Und die Rechnung bitte, ja? Bitte sehr. Und du, Paul? Wir haben deine Meinung noch nicht gehört. Ich finde es seltsam, mit welcher Leichtigkeit du so eine Entscheidung triffst. Paul, ja, es ist unser Sohn, über den du entscheidest. Paul, bitte, ja? Du sprichst von der Zukunft unserer Kinder und du eignest dir diese Zukunft an. Wie du dir immer alles aneignest, wie du immer alles entscheidest. Du kommst doch nicht mal auf die Idee, uns zu fragen, was wir von dieser Scheißpressekonferenz halten. Bitte, ja? Genau. Ja, bitte. Ihr müsst ihm diesen Blödsinn ausreden. Claire, denk dran, was du im Garten gesagt hast. Ja. Paul, die Sache ist zu ernst, um einfach... Verzeiht mir, aber den muss ich annehmen. Verdammt nochmal! Jetzt will er ihn auch noch in dieses ganze Theater hineinziehen. Das verkraftet Rick nie. Ich rufe Michelle mal kurz an. Wir hatten ihn doch gerade noch im Park getroffen. Hallo, mein Lieber. Na, wie geht's dir? Nein, nein, wir trinken nur noch Kaffee und... In einer knappen Stunde sind wir daheim. Was sollte das? Es ist ja erst kurz nach 11. Du hast also genug Zeit, die Unordnung aufzuräumen. Bis später, mein Lieber. Kuss. Ich verstand schlagartig. Ein Theaterstück für Babette. Sie sollte sich erinnern. An die Uhrzeit. An das Gespräch mit Michelle. Digestiv. Darf es noch etwas sein? Danke, nein. Bitte die Rechnung. Entschuldigt. Das war der Ministerpräsident. Ich habe ihm gesagt, dass ich mir noch einige Optionen offen halte. Ach, das ist ja interessant. Ich dachte, du hättest schon für uns alle entschieden. Ja, ich halte mir noch Optionen offen. Ich möchte, dass wir gemeinsam eine Entscheidung treffen. Als Familie. Mhm, so wie wir das immer getan haben. So wie damals, als er versucht hatte, mir meinen Sohn wegzunehmen und ich ihm den Topf ins Gesicht geschlagen habe. Ich muss aber noch ein Telefonat führen. Wir treffen uns gleich in der Kneipe um die Ecke. Wo bleibt denn jetzt die Rechnung, verdammt nochmal? Lass, wir machen das schon. Geht ihr doch schon mal vor. Hm? Ja. Komm. Du musst etwas tun. Wir müssen ihn zurückhalten. Du musst ihn zurückhalten. Etwas tun, das ihn daran hindert, diese Pressekonferenz abzuhalten. Was denn? Ich weiß es nicht. Irgendetwas. So wie damals. Ich wurde zu Michelles Schulrektor zitiert, wegen einer Hausarbeit über die Todesstrafe. Wir waren bislang immer sehr zufrieden mit Michelle. Aber kürzlich hat er eine Hausarbeit geschrieben, die uns doch sehr beunruhigt hat. Über die Todesstrafe, ich weiß, wir haben darüber gesprochen. Und seine Haltung zur Selbstjustiz. Haben Sie ihn da beeinflusst? Ich meine, hier wird die Liquidierung von Verdächtigen gerechtfertigt. Da heißt es... Ja, das haben Sie aus dem Zusammenhang gerissen. Ich spürte ein Prickeln in den Fingern. Es geht um Kindervergewaltiger, um allerschlimmste Gewaltverbrecher, bei denen jeder erleichtert ist, wenn es sie nicht mehr gibt. Ich musste meinen Sohn schützen vor der Dumpfbacke da hinter diesem Schreibtisch. Michelle hat sich vielleicht ein wenig von meiner Haltung zu diesem Thema leiten lassen. Ja, ich... Aber da so meine Ansicht. Dieser Trottel glaubt wahrscheinlich, dass man Vergewaltiger und Serienmörder heilen kann, wenn sie jahrelang mit einem Psychiater quatschen. Sie waren doch auch im Lehramt tätig. Ja, und? Sie wurden in den Ruhestand versetzt. Ich könnte jederzeit wieder anfangen. Das ist doch wohl von einem psychiatrischen Gutachten abhängig. Ganz sicher nicht. Also, ich habe hier Unterlagen vorliegen, die besagen, dass Sie wegen... Ja, darf ich mal sehen? Lassen Sie mich bitte ausreden. Da waren Burnout und Stress. Ich will das sofort sehen. Aber ich sage ja nicht, Angst. Dass Sie jetzt... Also, der Kerl riecht nach Herr Angst. Luhmann, bitte. Ah. Ich weiß nicht mehr genau, wie es passierte. Eine Lücke in der Zeit. Ein blinder Fleck. Dummes, widerwärtiges Schwein. Hilfe! Ich traf ihn mit der Faust voll ins Gesicht. Hilfe! Es ist der Instinkt. Hilfe! Was fällt, ist schwach. Was auf dem Boden liegt, ist Opfer. Er wehrte sich. Wir sind noch nicht fertig. Ich donnerte seinen Kopf gegen den Fensterrahmen. Es war gerade Pause unten im Hof. Den Jungen mit der schwarzen Mütze erkannte ich sofort. Michel. Ich winkte ihm zu. Versuchte zu lachen. Das ist nicht meins. Meins auch nicht. Babettes Handy. Halb versteckt unter der Serviette. Sie hatte es vergessen. Das ist Bo. Seine Mutter hat jetzt mal keine Zeit für ihn. Weißt du, dieser Bo erpresst sie. Ach ja? Ich hatte mir den ganzen Abend was vorgemacht. Ich hätte dich so gerne da rausgehalten. Ich wollte nicht, dass du wieder... Sie wusste alles. ...die Fassung verlierst. Womit erpresst er sie? Er war dabei. Bo. Er ist nicht nach Hause gefahren. Faso. Er ist zurückgekommen, da hat er sie gesehen, wie sie aus dem Geldautomatenhäuschen rauskam. Er hatte nicht nur die Filme gesehen. Jetzt will er Geld haben, dieses scheinheilige Arschgesicht. Du hast immer schon gesagt, du findest ihn widerwärtig. Hat er Beweise? Nein, hat er nicht. Braucht er aber auch nicht. Er könnte sie einfach anzeigen. Man könnte sie mit den Bildern der Überwachungskamera vergleichen. Ich weiß doch auch nicht. Michel war nicht zu Hause eben, stimmt's? Deine Fragen nach der Uhrzeit. Ihr habt gehört, dass ich ihn am Telefon hatte. Babette ist Zeugin. Sie können die Anrufliste auf meinem Handy kontrollieren. Das Gespräch hat stattgefunden. Ich muss nur noch den Anrufbeantworter zu Hause löschen. Jetzt ist er bei Bo? Zusammen mit Rick. Irgendwo da draußen. Sie wollen ihn... Paul, ich will dich hier raushalten. ...zum Umdenken bringen. Es geht um die Zukunft unseres Kindes. Um unsere Zukunft, um unser Glück. Trinkgeld. Pardon, Herr Lohmann vergaß die Rechnung mitzunehmen. Ach, hat er doch schon... Ja, Sie sehen ihn sicher demnächst. Ja, ja, sicher. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Abend. Mhm, ja, danke. Du brauchst ihn nur zu verletzen. Bitte? Mit einem ramponierten Gesicht kann er keine Pressekonferenz abhalten. Meine Frau bittet mich, meinem Bruder das Gesicht zu lädieren. Ich weiß, dass du das kannst. Wir wissen das. Was hast du im Garten mit Babette besprochen? Ich habe gesagt, du würdest etwas tun. Mein Bruder wäre der Erste, der öffentlich verkündet, dass ihn das nicht wundert. Er war schon immer gewalttätig, der kleine Bruder Paul. Sie findet das in Ordnung? Sie ist klug, Paul. Sie will, dass Serge die Wahl gewinnt. Wenn sie die Frau des Ministerpräsidenten ist, wird sie vielleicht mal Suppe in einem Obdachlosenheim austeilen. Der Schulpsychologe, der Rektor, der vorzeitige Ruhestand, es würde alles offengelegt. Das ist keine gute Idee. Der kleine Bruder Paul, eine Bedrohung. Es ist das falsche Signal, wenn ich es tue. Du, ich geh mal kurz auf die Tour. Ja, ja, natürlich. Claire kam nicht zurück. Claire? Claire? Ich sah das Blaulicht auf der Höhe der Kneipe. Der Druck in meiner Brust. Die Ahnung. Die Gewissheit. Vor der Kneipe ein Krankenwagen und drei Polizeiwagen. Ich ging langsam über die kleine Brücke. Babettes Handy. Ich ließ es ins Wasser fallen. Dann sah ich, wie eine Krankentrage aus der Kneipe geschoben wurde. Die Person darauf, ihr Kopf mit blutbeflecktem Verband bedeckt. Serge. Dann Claire zwischen zwei Polizisten, wie sie zu einem der Polizeiwagen geführt wurde. Sie entdeckte mich. Nichts tun, signalisierte sie mir. Mit einer Kopfbewegung sagte sie mir, geh nach Hause. Am Abend hörte ich den Anrufbeantworter ab und löschte ihn. Irgendwann kam Michel nach Hause. Papa? Michel. Es ist alles in Ordnung. An seinem Handknöchel Blut. Auch an seiner Augenbraue. Was ist? Die Jacke, die Schuhe voll Matsch. Was ist denn? Bist du sicher, dass du alles erfahren willst? Papa? Angerichtet von Hermann Koch. Aus dem Niederländischen von Heike Barüger. Es sprachen Paul, Robert Galinowski, Claire, Franziska Petri, Serge, Simon Rühhag, Babette, Ulrike Krumbiegel, Michel, Max Mauf, sowie Marlon Kittel, Malte Selke, Bruno Tendera, Hüseyin Michael Cirpici, Johanna Bergmann und Antje Lewald. Serge hatte die Wahl verloren. Sein Gesicht blieb übel zugerichtet. Ein zerbrochenes Weinglas hinterlässt seltsame Wunden. Und natürlich hatte er keine Klage gegen seine Schwägerin eingereicht. Einige Sachen müssen einfach in der Familie bleiben. Serge und Babette hatten eine Vermisstenanzeige für ihren Sohn Bo gestellt, aber er blieb verschwunden. Man unterstellte, dass Bo vielleicht von seinen Adoptiveltern die Nase voll gehabt hätte und in sein Geburtsland zurückgekehrt war. Und nun? Nun sind wir wieder eine glückliche Familie. Claire, Michel und ich. Wir teilen etwas. Geheimnisse stehen dem Glück nicht im Weg. Technische Realisation: Jürgen Glosemeier und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz: Gerrit Bohms. Bearbeitung und Regie: Angelie Backhausen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011.